Okay, das war mein Album. Yeah. Ihr seid hier wieder am Film, hä? Frank. Aber hey, denkt ihr, ich schlafe? Denkt ihr, das war alles? Und es geht weiter. 2015 ist mein Jahr, du Pussy, okay? Ich höre die Leute reden, Flair. Keiner kommt klar mit dir. Mann, du Fixer, ja? Genau das ist meine Aufgabe als Rapper, okay? Weil diese Schwänze da draußen sind keine Rapper, okay? Das sind nur Typen, die Reime haben, okay? Die können den ganzen Tag ihre Silben zählen. Aber wer von denen ist die Freak, hä? Wer von denen ist die Freak? Ihr scheißt euch ein. Keiner von euch hat seine eigene Meinung. Ihr hüpft von dem einen Schwanz auf den nächsten Schwanz, okay? Wer bist du, hä? Du hast keine Stadt, du hast keine Gang, du hast keine Geschichte, du Bastard, ihr seid fake, alles an euch ist fake. Und alles, was ich 2014 gerappt habe, werdet ihr 2015 rappen. Und eure hässlichen Fans werden es dann 2022 verstehen. Oh mein Gott, wie seht ihr alle aus, Alter? Und an alle meine Ex-Maskulina, okay? Ein Wort für euch. Irrelevant. Hä? Wo seid ihr jetzt? Ihr kleinen Wichser. Ihr habt die Reste von meinem Teller gefressen. Ich schwöre dir, Alter. Ich schwöre dir. Glaubt ihr, ihr werdet Gnade bekommen? Keine Gnade. Nicht aufregen, Flair. Ich werde dich suchen. Ich werde dich finden. Und dann werde ich dich ficken. Okay? Das Leben ist kein Internet, Homie. Bruder, Brudi, was auch immer, Alter. Diese Szene ist eine Nutte. Die Medien, alles Nutten. Diese deutschen Rapper, die Übernutten. Yeah! Damals schon im Heim hieß es Flair, keiner kommt klar mit dir. Dann später in der Oberschule Flair, keiner kommt klar mit dir. In der Ausbildung keiner kommt klar mit dir. Meine Mutter, mein Vater, Flair, keiner kommt klar mit dir. Und jetzt kommt ihr? Jetzt kommt ihr, Alter? Versteht ihr nicht, dass keiner was machen kann? Versteht ihr das nicht? Junge, 32 Jahre, Schöneberg, Kreuzberg, Tempelhof, Südberlin, was los, hä? Und dann kommt ihr, mit euren Röhrenjeans, mit euren hässlichen Frisuren, mit euren Bärten. Was soll das sein? Und das Schlimme an euch ist, ihr habt noch eine große Fresse. Warum hast du so eine große Fresse, hä? Du hast doch nicht mal den Mut, der zu sein, der du sein willst. Du brauchst doch Typen wie mich, hä? Typen wie mich, auf die du mit dem Scheißfinger zeigen kannst und sagen kannst, da ist der Proll. Da ist der Proll. Aber ich schick deine Frau trotzdem besser als du. Ich schwör's dir, Digga. Ihr könnt nicht mal richtig laufen. Ihr könnt euch doch nicht mal richtig anziehen. Wie wollt ihr eure Frauen richtig ficken? Oh shit, Alter. Und deutsche Rapper, die neuen deutschen Rapper, sind wie diese kleinen Schwänze bei McFit. Du bist nicht breit, du bist nicht krass, du trägst nur dein Goldschirm-Tanktop. Was soll dieses Tanktop? Wen willst du beeindrucken, Alter? Was sollen diese 140 Kilo Bankdrücken, Alter, die du nicht mal einmal schaffst? Okay, Flair, cool bleiben. Wenn ihr mich das nächste Mal auf der Straße seht, okay? Quatscht mich nicht an. Sagt nicht Hi, Flair. Weil ich hab nur eure Fressen gemerkt. Jede einzelne Kackvisage hab ich mir gemerkt. Und irgendwann kommt alles zurück. Glaub mir. Und wenn du die Bullen rufst, geb ich einen Fick. Weil mein Anwalt ist der gottverdammte Teufel. 24 Stunden erreichbar. Yeah. Was jetzt, Junge? keiner kommt klar mit mir. Hä? Das hier ist das Auto. Sie nennen mich Frank. Ihr habt Aslan, Moskulin.